denn mein Heil bedacht, den Bund, den du gemacht, mit unseren Vätern treu zu halten und in Gnaden über uns zu walten. Drum will ich mich mit allem Fleiß dahin bestreben, dir